Die ukrainische Finanzministerin Natalia Jaresko trifft sich heute im kalifornischen San Mateo mit einer großen Gruppe privater Gläubiger um das Investmenthaus Templeton. Es geht um Außenstände der Ukraine in Höhe von knapp 20 Milliarden US-Dollar bei den privaten Gläubigern. Ziel ist, eine Umstrukturierung der Schuldenlast auf dem Verhandlungsweg zu erreichen, bevor bis Jahresende diverse Schuldenpakete in Milliardenhöhe fällig werden. Die ukrainische Regierung droht im Falle eines Scheiterns damit, den Schuldendienst eigenmächtig einzustellen. Der Internationale Währungsfonds, der allein der Ukraine Hilfszusagen von über 17 Milliarden Dollar über 4 Jahre gemacht hat, hat angedeutet, das Land auch im Falle einer solchen sogenannten technischen Pleite weiter über Wasser zu halten. Allerdings steht eine Einigung mit den privaten Gläubigern schon deshalb auch im Interesse der Ukraine, da sich im Falle einer formalen Pleite die allgemeinen Finanzierungsbedingungen weiter verschlechtern dürften und das Land bis auf Weiteres am Tropf seiner westlichen Geldgeber hinge. Die schwere Rezession im Land, der teure Krieg gegen die pro-russischen Separatisten im Osten und der Verfall der Landeswährung setzt dem Land schon jetzt erheblich zu. Die Inflationsrate liegt bei etwa 50%, die Wirtschaftsleistung schrumpft erheblich. Trotz der Verarmung breiter Bevölkerungsschichten und scharfer Einschnitte auch im sozialen Bereich kam es bislang allerdings kaum zu Sozialprotesten. Experten erklären dies auch mit dem Krieg im Osten und mit einer gewissen Protestmüdigkeit nach gleich 2 Revolutionen binnen 10 Jahren.